1 live. Moving. Ganz nach schon drauf gefreut, jetzt der Sundowner meets Chill and Grill Moving Mix. Ich habe hier immer noch 26 Grad auf der Uhr. Wie ist bei euch? Seid ihr bereit für 20 Minuten Pure Summer Sounds in 1 live? Dann spiele ich jetzt ein paar alte, paar neue Sachen, bisschen auch gemashed. Wer erinnert sich noch an Sophie Alice Baxter zum Beispiel? Groove Jet von Spiller singt sie jetzt auf Claptones Lauren Remix von Odin und Fatso. Sundowner Mix geht los. Holding you closer, it's time that I told you everything's going to be fine. Know that you need it and try to believe it. Take me one step at a time. If this ain't love. While we are moving, the music is soothing. Troubles we thought had begun. If this ain't love, why does it feel love? Why does it feel love? Why does it feel so good? Thank you. Summer Jam entstanden im Sommer 2000 und der Song, der drunter lag, heißt Summer 91, Looking Back von Noizu. Sundowner Chill and Grimmix. 1 Live Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Wo chillt und grillt ihr jetzt gerade, wenn ihr eine Insta-Story macht, markiert 1 Live und JC Zeller? Oder schickt mir eine kleine Sprachnachricht mit Grill-Brutzel-Geräuschen hier rein ins Studio, ins 1 Live-Haus. Auch schön. John Summit, La Danza. Bye. Close to the speaker, everything's golden. Open my soul in summertime calling. I'm a daydreamer. Wenn ich den Sound höre hier von Casey Lights, Daydreamer heißt der Song im Sundowner Chill and Grill Moving Mix 9 Live. Ich spiele eben noch Diplo und Miguel, Don't Forget My Love, und küre dann gleich den Gewinner im Grillbrutzel Sound im Radio hören Contest. einfach Dream Team, Diplo und Miguel, Don't Forget My Love, das war der Rules Remix. Don't forget my love. Aber das Beste war, als Diplo diese Woche hier seinen TikTok gepostet hat von den Filmfestspielen in Cannes.